Es ist schlampig gearbeitet worden, unwissenschaftlich. Hallo zusammen, willkommen auf Smalltalkers. Ich bin Leonid. Und ich bin Gustavo. Und unser heutiges Thema ist die umstrittene Studie von Rechtsextremismus in Ostdeutschland. Diese Studie wurde von der Zeitung Welt sehr stark kritisiert und darüber haben wir schon ein Video letzte Woche gemacht und wollten das schon letzte Woche veröffentlichen. Aber inzwischen ist die neue Information gekommen und um objektiv zu bleiben, wollten wir ein bisschen warten und dieses Video nachdrehen, um alle Positionen zu besprechen. Bitte wundert euch nicht, dass wir in Schnitten ein bisschen anders aussehen, weil wir einen Teil von diesem Video schon letzte Woche gedreht haben. Dieses Thema haben wir von der Community bekommen, haben das sehr interessant gefunden und wollten dazu was machen. In Auftrag der Bundesregierung ist eine Studie durchgeführt worden, die sich mit dem Rechtsextremismus und entsprechenden Straftaten, die sich aus der Szene ergeben, durchgeführt worden ist. Hierbei wurden drei Hotspots in Ostdeutschland näher betrachtet und es wurden hierzu Personen interviewt, die sich zum Thema äußerten. Der Auftrag wurde von der Beauftragten der Regierung für neue Bundesländer erteilt, der SPD-Politikerin Iris Gleike. Warum wurde diese Studie in Auftrag gegeben? Ostdeutschland ist überproportional stark vertreten, wenn es um rassistisch motivierte Straftaten geht. Obwohl Ostdeutschland oder beziehungsweise die neuen Bundesländer nur ein Viertel der Gesamtbevölkerung Deutschlands ausmachen, ist es so, dass über die Hälfte der Straftaten, die rassistisch motiviert sind, sich dort abspielen. Ausgehend von den Zahlen von 2014, das war der Ausgangspunkt, wurde diese Studie dann dementsprechend initiiert. Die Studie umfasst jetzt keine empirische Studie, die in die Breite geht, sondern konzentriert sich dann auch auf drei Bezirke in den neuen Bundesländern, die als besonders problematisch gelten. Und es wurden 40 Personen oder vermeintliche Kenner der Szene und der Problematik befragt im Rahmen von Interviews. Als Ursache für den Aufstieg von Rechtsextremismus in Ostdeutschland wird die Geschichte von Ostdeutschland genannt. Und zwar wurde in DDR das politische System sehr zentralisiert. Es gab im Prinzip nur eine Partei. Das heißt, es gab keine Parteienvielfalt, es gab ein Einparteiensystem, es gab dann auch terminologisch, auch in der politischen Bildung der Bevölkerung, Schlagwörter wie Nation und Volk im viel stärkeren Ausmaß als in Westdeutschland. Dadurch ist es so, dass die Personen, die befragt worden sind, davon ausgehen, dass die Bildung, die politische Bildung der DDR und die Wahrnehmung der Nation und des Volkes, so mit solchen Begrifflichkeiten wurde ja in der DDR massiv gearbeitet, sich nach wie vor bis zum heutigen Tage in der Politik und im politischen Alltag, auch im sozialen Alltag in Ostdeutschland widerspiegelt. Außerdem gab es damals in Ostdeutschland nicht so viele Ausländer. Es gab zwar Gastarbeiter aus anderen sozialistischen Staaten, sie wurden aber auch offiziell immer nur als Gäste bezeichnet, sodass die ostdeutsche Bevölkerung nach wie vor dann auch, so die Befragten im Rahmen dieser Studie, das Problem aufweisen, dass sie alles Fremde nach wie vor nur als etwas Temporäres, als Gäste begreift. Das wurde von vielen Seiten scharf kritisiert, unter anderem von einem CDU-Politiker. Hierbei handelt es sich um Michael Kretschmer. Er ist Unionsfraktionsvize im Bundestag und kommt aus Sachsen. Seine Kritik ist, dass ausgehend von nur 40 Interviews in nur drei Bezirken Ostdeutschlands es sich um eine rabiate Pauschalisierung handelt, dass man ausgehend von diesen 40 Interviews nicht auf 16 Millionen Menschen schließen kann. Außerdem wurde kritisiert, dass die Umfragen im Prinzip nur an drei Orten gemacht wurden. Nämlich an drei Hotspots: Erfurt, Heidenau und Freital. Die Orte, wo die rechte Szene besonders stark vertreten ist. Was kritisiert wird, ist auch die Auswahl der Interviewpartner. Diese 40 Interviewpartner gelten als wenig neutral. Sie stammen meistens aus dem sehr linken Spektrum oder beziehungsweise aus dem Mitte-Links-Spektrum und spiegeln tatsächlich auch nicht mitunter die Szene wider, die Mittelpunkt der Studie sein soll. Ein weiterer Kritikpunkt der Studie ist, dass Interviewpartner der Studie, selbst Personen, die mit einzelnen Mitgliedern der Antifa ein Problem haben, als rechtsextrem eingestuft werden. Außerdem hat die Welt bei den Befragten einige Leute gefunden, bei denen man unsicher ist, ob sie überhaupt existieren. Das ist nur halbwegs richtig. Das bedeutet, das Hauptproblem ist, dass in der Methode die Studie falsch konzipiert ist. Das heißt, es wurde einfach schlampig gearbeitet. Personen, die anonymisiert werden wollten, sind mit fiktiven Namen eingeführt worden. Es ist aber aus der Studie selbst nicht zu erkennen, wer anonymisiert worden ist und wer nicht. Also es ist nicht kenntlich gemacht. Dann gab es noch den Fall einer Abgeordneten des Sächsischen Landtags, der Fraktion der Linken, die nicht anonymisiert werden wollte, laut Recherche der Welt, und dennoch anonymisiert worden ist. Das heißt, offensichtlich wurde auch im Rahmen der Interviews nicht genau geklärt, was tatsächlich die Interviewpartner in Bezug auf ihre Identität wünschten. Dann gab es noch ein weiteres Problem. Es wird immer wieder ein Herr Rehse zitiert in einem Interview. Und zwar mehrmals. Und er stünde stellvertretend für die Landeszentrale für politische Bildung in Sachsen. Bei Anfrage, bei Recherchen in der Landeszentrale für politische Bildung dort in Dresden, stellte sich heraus, dass es keinen Herrn Rehse gibt und dass aus der Landeszentrale selbst Widersprüche sich ergeben, dadurch, dass das, was im Interview wiedergegeben wird, im Namen dieses Herrn Rehses, nicht aus dem Haus stammen darf, denn eine solche Stellungnahme würde niemals von einem Mitarbeiter der Landeszentrale geäußert werden. Diese Beweise zeigen, dass diese Studie nicht so objektiv war, wie es eigentlich ursprünglich gedacht wurde, oder? Es ist schlampig gearbeitet worden, unwissenschaftlich. Nur 40 Interviewpartner, die keineswegs neutral waren, sondern äußerst polemisch, in nur 3 vermeintlichen Hotspots, ohne tatsächlich die Szene selbst zu befragen, warum sie so politisch denken, und der Kritikpunkt der Extrempauschalisierung ist auf jeden Fall meiner Ansicht nach zutreffend. Das war unsere Diskussion zum Weltartikel. Nun erschien aber ein Artikel in der Zeit, in der tatsächlich dann auch Michael Lühmann, der Leiter des Forschungsinstituts, der mit der Studie beauftragt worden ist, sich äußerte. Wie reagiert nun Lühmann, der Leiter des entsprechenden Instituts, auf die Kritik der Zeitung Die Welt? Im Zeitartikel erwähnt er, dass ein Hauptproblem gewesen sei, dass für eine solche Studie für gewöhnlich 2 bis 3 Jahre geplant sind. Die Studie aber wurde jetzt in Zeitraffer faktisch produziert und wurde innerhalb von 6 Monaten bereits veröffentlicht, weil es ein relativ enger Zeitrahmen ist. Außerdem sagt Lühmann, dass die Forschung doch objektiv war und sie haben auf Vox Populi tatsächlich geachtet. Dabei erwähnt Lühmann, dass nicht nur die Interviewten, auf die die Welt explizit eingeht, eine größere Rolle gespielt haben, sondern dass die Forscher faktisch in einer ethnografischen Studie sich auch auf Meinungen der Menschen auf der Straße bezogen haben. Sie haben Menschen auf der Straße befragt, in Bars, im alltäglichen Leben zum Thema Rechtsextremismus und ihre Wahrnehmung des Extremismus in ihren Siedlungen bzw. Wohngebieten. Auf das Interview mit Lühmann gab es eine redaktionelle Antwort von der Welt und die Redaktion hat auf ihre Punkte beharrt. Das heißt, die beiden Hauptkritikpunkte der Welt sind gewesen oder sind nach wie vor: A, es ist nicht klar, wer anonymisiert worden ist von den Interviewten und wer nicht. Und Punkt B, es sei auch etwas einseitig gewesen in Bezug auf die Auswahl der Interviewten. Das heißt, sie stammten mehrheitlich aus einem bestimmten politischen Lager, der oft davon lebt, in Anführungsstrichen, den Gegenpol, den politischen Gegenpol zu kritisieren. Die Welt ändert den Kritikpunkt oder ist nach wie vor darauf bedacht, diese Kritik aufrechtzuerhalten. Das heißt, das Interview von Lühmann hatte keinerlei Auswirkungen in Bezug auf die Auffassung der Redaktion von Die Welt. Im Prinzip hat Lühmann eingestanden, dass ein Problem und ein Fehler mit der Anonymisierung gemacht wurde. Wegen des Mangels an der Zeit haben sie in den Fußnoten nicht richtig gekennzeichnet, wer anonymisiert und wer nicht ist. Und er hat diesen Punkt korrigiert. Und im Prinzip ist das der einzige Kritikpunkt, auf den Lühmann geantwortet hat. Ja, also Leo, im Grunde genommen ist der auf beide Kritikpunkte auch eingegangen. In Bezug auch auf die Kritik zur wissenschaftlichen Vorgehensweise, in der laut Welt unsauber gearbeitet worden ist, sagt er ja, Wir wissen, wie methodisch gearbeitet werden muss. Wir wissen, welche wissenschaftlichen Prinzipien angewandt werden müssen, um ein Forschungsobjekt zu begreifen. Wir haben aber aufgrund des Zeitmangels 2, 3 Fehler übersehen in den Fußnoten, die wir nachträglich korrigiert haben. So erläutert es Lühmann im Zeit-Interview. Und in Bezug auch auf die Einseitigkeit der Befragten sagt auch ganz explizit, nein, wir waren wirklich darauf bedacht, es nicht einseitig werden zu lassen. Deswegen haben wir auch Menschen auf in verschiedenen alltäglichen Situationen auch mit dem Phänomen konfrontiert und befragt. Ja, im Prinzip sollte ich der Welt eigentlich zustimmen. Das Interview mit Lühmann in der Zeit war für mich nicht besonders überzeugend. Ich verstehe eines nicht. Warum dieser Zeitdruck? Es ist ein Phänomen, mit dem wir uns schon seit Jahrzehnten in Deutschland beschäftigen. Politischer und religiöser Extremismus. Es gibt Abertausende von Forschungsberichten zum Thema. Warum lässt man nicht ein wenig mehr Zeit verstreichen, damit die Wissenschaftler sauber zum Thema arbeiten können? Naja, kann es sein, dass diese Forschung schon ein gewisser Auftrag war? Wir wissen, dass die Forschung von einem SPD-Mitglied bestellt wurde. Und kann es sein, dass es schon ein gewisser politischer Auftrag war? Nein, ich glaube nicht, dass es mit der SPD, mit den Sozialdemokraten spezifisch zusammenhängt. Denn sie arbeitet in Auftrag der Bundesregierung. Sprich aller Parteien, die diese Koalition der Bundesregierung ausmachen. Es geht jetzt also darum, dass die Bundesregierung diese Studie in Auftrag gegeben hat. Die Bundesregierung es offensichtlich besonders eilig hatte, Resultate vorzulegen. Und damit leider auch den Wissenschaftlern keinen Gefallen getan hat. Denn solche Fehler, solche gravierenden Fehler wirken sich dahingehend aus, dass der Forschung die Seriosität genommen wird. Aber warum hatte die Bundesregierung es so eilig? Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß es nicht, denn wenn man sich jetzt mit politischem Extremismus beschäftigt, so wie seit Jahrzehnten, warum plötzlich für diese Studie nur 6 Monate als Zeitvoraussetzung vorgeben? Es ist einfach zu knapp und ich kann mir nicht erklären, wieso dieser Zeitdruck. Vielleicht, weil man unbedingt ein Forschungsergebnis vor den Bundestagswahlen haben wollte. Um was zu erreichen? Vielleicht um gezielt Kandidaten auszuwählen, die auf diesen bestimmten Diskurs gegen Extremismus politischer Art vorgehen können. Oder weil man befürchtete, dass durch einen möglichen Regierungswechsel der Forschung keinen Gefallen getan werden würde, da vielleicht die Studie selbst, wenn sie mehr als nur 6 Monate in Angriff genommen werden würde, nicht zu Ende geführt werden würde. Aber welcher Regierungswechsel? Ja, das ist ja die Frage, denn zum Zeitpunkt der Einrichtung der Forschung war vielleicht nicht klar, wie sich die politische Großwetterlage in Deutschland entwickelt. Es ist natürlich jetzt eher nach einigen Wahlen, die sich dieses Jahr ereignet haben, vorauszusehen, dass sich in Bezug auf die Zusammenstellung der Bundesregierung parteilich nicht viel ändern wird. Wahrscheinlich, wir wissen es noch nicht. Aber vielleicht gab es da die Befürchtung, sowohl seitens des Instituts, der beauftragt worden ist, als auch derjenigen Personen, die in der Bundesregierung für die Studie zuständig waren, dass man schnellstmöglichst aufgrund der anstehenden Bundestagswahl noch vor dem Wahlgang diese Studienresultate haben wollte. Aber das ist deine Vermutung oder... Es gibt für mich keine andere Erklärung. Warum sollte man derartig auf die Tube drücken bei einer Studie, die eigentlich viel mehr Zeit in Anspruch nimmt? Es gibt für mich keine andere logische Erklärung als die Wahltermine. Oder kann die Erklärung noch einfacher sein, dass es einfach schlampige Arbeit war? Ja, das heißt, ich glaube nicht, denn damit würde sich das Institut, das zuständig gewesen ist, das Institut für Demokratieforschung in Göttingen, derartig diskreditieren. Ich denke nicht, dass sie selbst dieses Risiko sich ausliefern wollten, in den Medien zerfleischt zu werden aufgrund unserer wissenschaftlichen Arbeit. Damit schneiden sie sich ins eigene Fleisch. Ja, aber sie haben trotzdem diese Forschung gemacht und sie wussten, dass es zu wenig Zeit gibt und trotzdem haben sie das übernommen. Deswegen, ne? Ist ein bisschen wegen des Auftraggebers. Es war die deutsche Bundesregierung. Es war der Auftraggeber. Niemand sagt der deutschen Bundesregierung als deutsches Forschungsinstitut, wir verschieben das oder machen es nicht. Und was denkt ihr? War es ein politischer Auftrag? Oder denkt ihr einfach, dass das Institut Angst hatte, dass keine Fördermittel mehr fließen? Schreibt in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte liked es und teilt es. Und abonniert unseren Kanal. Danke und ciao. Tschüss.